Den nächsten Eintrag hatte ich ein paar Wochen später geschrieben. Es war schon wieder richtig warm geworden und Rupert schien sich immer noch ganz prächtig mit Colin zu verstehen. Was mir natürlich weiterhin ganz egal war. Da kam Rupert eines Tages in der Pause bei den Sportplätzen auf mich zu. Hey! Hey! Also, ich habe mein Autorennspiel bei dir zu Hause vergessen und Colin schläft heute bei mir. Ich brauch's wieder zurück. Was? Vergiss es. Wer es gefunden hat, darf's behalten. Du hast es nicht gefunden. Ich hab's vergessen. Meinetwegen dann. Wer es vergisst, hat gelust. Diese Redewendung gibt's gar nicht. Doch, wenn ich sage schon. Dieses Spiel gehört mir. Weißt du was? Du hättest das Spiel gar nicht, wenn ich dir nicht davon erzählt hätte. Du hättest nicht mal die Hälfte von deinen Sachen ohne mich. Ja, den gebrochenen Arm auch nicht. Das ist 1 Million Jahre her. Jetzt knackt er. Hörst du das? Knack, knack, knack, knack. Und das alles deinetwegen. Es war ein Unfall. Tritt ihm in den Arsch, Rupert. Ist ganz leicht. Und nun feuerte uns Patty auch noch an. Prügeln, prügeln, prügeln, prügeln, prügeln, prügeln. Wir standen uns gegenüber und hatten überhaupt keine Lust, uns zu prügeln. Aber irgendwie wollten wir auch nicht wie Weicheier rüberkommen, so dass wir wohl oder übel unsere Rucksäcke ablegten und mit erhobenen Fäusten Aufstellung nahmen. Aber keiner von uns wollte den Anfang machen. Wir tänzelten umeinander herum. Oh, was ist denn los mit euch? Geht aufeinander los! Du fängst an! Du fängst an! Nein, du! Hör auf, mich nachzumachen! Das ist der schlechteste Kampf auf der ganzen Welt! Jetzt haut doch mal zu! Und als ich endlich loslegen wollte, bog mit quietschenden Reifen der rote Pickup der Halloween-Schläger um die Ecke. Und sie fuhren direkt auf uns zu. Sie hatten uns erkannt. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Okay, ihr zwei seid sowas von tot. Ihr macht jetzt lieber eine Flocke, sonst gibt's für euch auch Schläge. Ihr zwei nicht! Jungs, ihr habt nicht die geringste Ahnung, was ich mit euch anstellen werde. Oh. Komm her. Was stellen wir mit denen an? Keine Ahnung. Wir müssen uns ranhalten. In einer halben Stunde fängt meine Schicht im Cinnabon an. Sie hatten uns in den Schwitzkasten genommen. Der größte von ihnen mich. Einer mit roten Haaren namens Pete. Und sah sich lauernd um. Da fiel sein Blick auf den Käsefluch. Auf diese schleimige, eklige Scheibe Käse, die immer noch auf dem Asphalt vor sich hinschimmelte. Er ließ mich los und ging langsam auf den Käsefluch zu. Dann lächelte er. Ich weiß, was wir tun werden. Bring mir den Dicken. Das bist du. Vorwärts. Aufheben. Aber... Aufheben! Es war grauenvoll. Der schimmlige Käsefluch war halb geschmolzen und zog lange Fäden, als Rupert ihn mit zwei Fingern angeekelt aufhob. Und jetzt essen. Nein! Iss es, oder ich stopf dir das ganze Ding in den Mund. Er hatte sich von uns weggedreht und ich weiß nicht, wie viel er genau davon gegessen hat. Aber so genau wollte ich das damals gar nicht wissen. Denn mir war klar, wenn Rupert jemals für die Präsidentschaft kandidieren würde und jemand rausfinden würde, wozu ihn diese Kerle gezwungen hatten, hätte er keine Chance. Der rothaarige Pete glotzte plötzlich mich an. Jetzt du. Ich hab 'ne Milcheiweißallergie. Ich würde draufgehen und dann kommt ihr in den Knast. Und... Hey! Was macht ihr auf dem Schulgelände? Los, los, los! Ich sitze vorne! Pete Hosey, bist du das? Der Hausmeister hatte sie verjagt und plötzlich kamen die anderen wieder angerannt. Alles okay? Patty allen voran. Ja? Okay. Der Käsefluch lag angebissen vor Ruperts Füßen auf dem Boden und war eindeutig angefasst worden. Geht mir aus dem Weg! Geht mir aus dem Weg! Oh mein Gott! Rupert Jefferson hat den Käse... Ich hab den Käse gegessen! Ja, ich war das. Und soll ich euch mal was sagen? Ich habe euch allen einen großen Gefallen getan. Ich habe den Käse gegessen, um euch zu zeigen, wie bescheuert diese Schule hier ist. die falschen Freunde, der falsche Tisch beim Essen, der falsche Po. Alles absoluter Unsinn. Genauso wie der Käse. Ich weiß es. Ihr alle wisst es. Also los. Kommt her, alle, die den ganzen Quatsch satt haben. Kommt zu mir nach vorne. Einen Moment lang hat es so ausgesehen, als ob jetzt alles gut werden würde. Einige hatten mir sogar aufmunternd zugelächelt. Aber da schrie Patty... Käsefluch! Greg Heffley hat den Käsefluch! Laut, er hat den Käsefluch! Alle rannten wie von der Tarantel gestochen weg. Bis nur noch Rupert, ich und Angie auf dem Sportplatz standen. Nicht übel, Heffley. Nicht übel. Und? Kommst du nach der Schule zu mir zum Spielen? Ja. Okay. Was würdest du ohne mich machen? Das Gleiche habe ich über dich gedacht. Wir gingen über den Sportplatz und spätestens als Rupert den Arm um mich legte, wusste ich, dass wir wieder Freunde waren. Hier ist dein Jahrbuch. Dann kam der letzte Schultag. Das erste Junior Highschool Jahr war geschafft. Patty verteilte nach der Schule an alle das Jahrbuch. Wir standen mit Angie auf der Treppe vor der Schule. Von dir ist ja nicht gerade viel drin. Krieg ich vielleicht nächstes Jahr mal öfter aus deinem Loch. Weißt du was, Patty? Irgendwann ist die Junior High School zu Ende und wir kommen auf die High School. Und danach kommt das Leben. Und alles, was du jetzt für unheimlich wichtig hältst, gibt's dann nicht mehr. Träum weiter! Wie geht's von wegen? Es dir zu geben, ist so, als würde ich dich anfassen. Und ich bin viel zu schlau, um jemanden anzufassen, der den Käse gegessen hat. Rupert! Oh, ich wünsche dir schöne Ferien. Und bleib so cool. Ja, du bist viel zu schlau für mich, Patty Farrell. Also, das Jahr lief dann doch gut. Ich wollte Klassenliebling werden und das habe ich geschafft. Auch wenn es vielleicht nicht genauso lief, wie es geplant war. Auweia, Mama! Ich denke, wir hätten auf alle Fälle die Auszeichnung Süßeste Jungs verdient. Mit einem Foto von Rupert und mir. Inzwischen ist es Abend geworden. Mom hat schon ein paar Mal nach mir gerufen. Ich klappe grinsend den ersten Band zu und bin mir irgendwie immer noch sicher, dass meine Memoiren den Stoff für einen richtig guten Film abgeben würden. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von Lübbe Audio und Universal Music Family Entertainment.